Abyssinien 188 bis 236 von Friedrich von Schiller und Johann Wolfgang von Goethe. 188. An mehr als einen. Erst habt ihr die Großen beschmaust, nun wollt ihr sie stürzen. Hat man Schmarotzer doch nie dankbar dem Wirte gesehn. 189. Das Requisit. Lange werden wir euch noch ärgern und werden euch sagen, rote Kappen, euch fehlt nur noch das Glöckchen zum Putz. 190. Verdienst. Hast du auch wenig genug verdient, um die Bildung der Deutschen, Fritz Nicolai, sehr viel hast du dabei doch verdient. 191. Umwälzung. Nein, das ist doch zu arg, da läuft auch selbst noch der Kantor von der Orgel und ach, Furcht auf den Klaven des Staats. 192. Der Halbvogel. Fliegen möchte der Strauß, allein er rudert vergeblich, ungeschickt rühret der Fuß immer den leidigen Sand. 193. Der letzte Versuch. Vieles hast du geschrieben, der Deutsche wollt es nicht lesen, gehen die Journale nicht ab, dann ist auch alles vorbei. 194. Kunstgriff. Schreib die Journale nur anonym, so kannst du mit vollen Backen deine Musik loben, es merkt es kein Mensch. 195. Dem Großsprecher. Öfters nahmst du das Maul schon so voll und konntest nicht wirken, auch jetzt wirkest du nichts, nimm nur das Maul nicht so voll. 196. Mottos. Setze nur immer Mottos auf deine Journale, sie zeigen alle die Tugenden an, die man an dir nicht bemerkt. 197. Sein Handgriff. Auszuziehen versteh ich und zu beschmutzen die Schriften, dadurch mach ich sie mein und ihr bezahlet sie mir. 198. Die Mitarbeiter. Wie sie die Glieder verrenken, die Armen, aber nach dieser Pfeife zu tanzen, es ist auch beim Apollo kein Spaß. 199. Unmögliche Vergeltung. Deine Kollegen verschreist und plünderst du, dich zu verschreien ist nicht nötig und nichts ist auch zu plündern an dir. 200. Das züchtige Herz. Gern erlassen wir dir die moralische Delikatesse, wenn du die Zehen gebot nur so notdürftig befolgst. 201. Abscheu. Heuchler, ferne von mir, besonders du widriger Heuchler, der du mit Grobheit glaubst, Falschheit zu decken und List. 202. Der Hausierer. Ja, das fehlte nur noch zu der Entwicklung der Sache, daß als Krämer sich nun Kreisternchener nach Frankreich begibt. 203. Deutschlands Revanche an Frankreich. Manchen Lakai schon verkauftet ihr uns als Mann von Bedeutung. Gut, wir spedieren euch hier Kreisternchen als Mann von Verdienst. 204. Der Patriot. Daß Verfassung sich überall bilde, wie sehr ist's zu wünschen, aber ihr Schwätzer verhelft uns zu Verfassungen nicht. 205. Die drei Stände. Sagt, wo steht in Deutschland der Sans-Culotte? In der Mitte, unten und oben, besitzt jeglicher, was ihm behagt. 206. Die Hauptsache. Jedem Besitzer das Seine und jedem Regierer den Rechtssinn. Das ist zu wünschen, doch ihr, beides, verschafft ihr uns nicht. 207. Anacharsis der Zweite. Anacharsis dem Ersten nahmt ihr den Kopf weg, der Zweite wandert nun ohne Kopf klüglich, Pariser, zu euch. 208. Historische Quellen. Augen leiht dir der Blinde zu dem, was in Frankreich geschiehet, Ohren der Taube, du bist Deutschland vortrefflich bedient. 209. Der Almanach als Bienenkorb. Lieblichen Honig geb er dem Freund, doch nahet sich Teppich der Philister, ums Ohr saus ihm der stechende Schwarm. 210. Etymologie. Ominos ist dein Name, er spricht dein ganzes Verdienst aus, gerne verschafftest du, ging es, dem Pöbel den Sieg. 211. Ausnahme. Warum tadelst du manchen nicht öffentlich? Weil er ein Freund ist, wie mein eigenes Herz, tadel ich im Stillen den Freund. 212. Die Insekten. Warum schiltst du die einen so hundertfach? Weil das Geschmeiße rührt sich der Wedel nicht stets, immer dich leckt und dich sticht. 213. Einladung. Glaubst du denn nicht, man könnte die schwache Seite dir zeigen? Tu es mit Laune, mit Geist, Freund, und wir lachen zuerst. 214. Warnung. Unserer liegen noch tausend im Hinterhalt, dass ihr nicht etwa, rückt ihr zu hitzig heran, Schultern und Rücken entblößt. 215. An die Philister. Freut euch des Schmetterlings nicht. Der Bösewicht zeugt euch die Raupe, die euch den herrlichen Kohl fast aus der Schüssel verzehrt. 216. Hausrecht. Keinem Gärtner verdenk ich's, dass er die Sperlinge scheuchet, doch nur Gärtner ist er, jene gebar die Natur. 217. Chorus virum miratur in anes. Wie sie knallen, die Peitschen, hilf Himmel, Journale, Kalender, Wagen an Wagen, wie viel Staub und wie wenig Gepäck. 218. Kalender der Musen und Grazien. Musen und Grazien, oft habt ihr euch schrecklich verirret, doch dem Pfarrer noch nie selbst die Perücke gebracht. 219. Taschenbuch. Viele Läden und Häuser sind offen in südlichen Ländern, und man sieht das Gewerb, aber die Armut zugleich. 220. Vossens Almanach. Immerzu, du redlicher Voss, beim neuen Kalender nenne der Deutsche dich doch, der dich im Jahre vergisst. 221. Schillers Almanach von 1796. Du erhebest uns erst zu Idealen und stürzest gleich zur Natur uns zurück. Glaubst du, wir danken dir das? 222. Das Paket. Mit der Eule gesiegelt, da kann Minerva nicht weit sein. Ich erbreche, da fällt von und für Deutschland heraus. 223. Das Journal Deutschland. Alles beginnt der Deutsche mit Feierlichkeit, und so zieht auch diesem deutschen Journal blasend ein Spielmann voran. 224. Reichsanzeiger. Edles Organ, durch welches das deutsche Reich mit sich selbst spricht. Geistreich, wie es hineinschallet, so schallt es heraus. 225. A.D.PH. Woche für Woche zieht der Bettelkarren durch Deutschland, den auf schmutzigem Bock Jakob der Kutscher regiert. 226. A.D.B. Zehnmal gelesene Gedanken auf zehnmal bedrucktem Papiere, auf zerriebenem Blei stumpfer und bleierner Witz. 227. A.D.Z. Auf dem Umschlag sieht man die Charitinnen, doch leider kehrt uns Aglaja, den Teil, den ich nicht nennen darf, zu. 228. Deutsche Monatschrift. Deutschen Künsten gewöhnlich heißt mittelmäßig, und bist du, deutscher Monat, vielleicht auch so ein deutsches Produkt? 229. G.D.Z. Dich, o Dämon, erwacht ich und deine herrschenden Launen, aber im herrenen Sack schleppt sich ein Kobold dahin. 230. Urania. Deinen heiligen Namen kann nichts entehren, und wenn ihn auf sein Sudelgefäß Ewald der Frommelnde schreibt. 231. Merkur. Wieland zeigt sich nur selten, doch sucht man gern die Gesellschaft, wo sich Wieland auch nur selten der Seltene zeigt. 232. Horen, erster Jahrgang. Einige wandeln zu ernst, die andern schreiten verwegen, wenige gehen den Schritt, wie ihn das Publikum hält. 233. Minerva. Trocken bist du und ernst, doch immer die würdige Göttin, und so leihest du auch gerne den Namen dem Heft. 234. Journal des Luxus und der Moden. Du bestrafest die Mode, bestrafest den Luxus, und beide weißt du zu fordern, du bist ewig des Beifalls gewiss. 235. Dieser Musenalmanach. Nun erwarte denn auch für seine herzlichen Gaben, liebe Kollegen, von euch unser Kalender den Dank. 236. Der wolfische Homer. Sieben Städte zankten sich drum, ihn geboren zu haben. Nun, da der Wolf ihn zerriß, nehme sich jede ihr Stück.